Bei mir sind Riot Burns und Why We Fight. Und in meiner Timeline ist in letzter Zeit, also in meiner Twitter-Timeline, ist immer in letzter Zeit so dieses Möp Möp aufgetaucht. Und ich habe gedacht, what the fuck? Ja, was ist das denn? Und deswegen habe ich mir die zwei hier mal eingeladen. Schön, dass das so schnell geklappt hat. Und wir wollen mal ein bisschen drüber reden, was Möp Möp ist und was ihr da so macht. Hallo. Hallo. Hi. Ja, komm, starten wir gleich. Was ist Möp Möp? Kann man das irgendwie so in 2, 3 Sätzen zusammenfassen? Oh, Herr Veit, wollen Sie anfangen bei der ersten schweren Frage? Nein, du warst so lange weg, Rio. Ich denke, dann wollen wir deiner wohlklingenden Stimme lauschen, wenn du uns das zusammenfasst. Mann. Ja, Möp Möp ist eine Streaming-Plattform für Podcast-Projekte, wo grundsätzlich erstmal jeder sein Podcast-Projekt streamen kann, wenn er nur sagt, ich möchte gerne einen Podcast streamen. Unter anderem. Ein Podcast streamen, das heißt also Live-Podcasting, wenn man das jetzt mal so zusammenfassen würde. Ja, ja. Das heißt, ich kann streamen, aber hinterher mache ich aus dem Gestreamten nochmal einen Podcast. Wenn man das möchte, ja. Man kann natürlich auch live-only sein, wenn man das gerne möchte, aber das möchte natürlich keiner, oder? Kommt drauf an. Also ich meine, was weiß ich, wenn man nur so Radio macht für so ein paar Leute und nicht daran gelegen ist einem, dass das noch die Masse an Leuten auch zeitsouverän nachhört, wie man ja heutzutage so schön sagt, dann kann man auch nur live-only machen. Aber ich finde gerade diese Kombination aus Podcast, jeder kann es hören, wann er will, und die Leute, die es live haben wollen, wir senden ja hier auch gerade live und die Zuhörer können sich im Chat versammeln und können bei der Sendung zuhören, können darüber diskutieren oder auch über was völlig anderes reden, ja. Eigentlich sehr nett und das ist toll, dass ihr das auch zusammenbringt. Möp Möp, also irgendwie die zwei Sachen kombiniert. Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Also habt ihr mal irgendwie zu viel Freizeit gehabt und habt gedacht, jetzt hackt da mal sowas da zusammen oder was heißt das? Ja, also der ganz klassische Anfang ist eigentlich, ich wollte ein Live-Interview mit Alec Empire von der Atari Teenage Riot machen, ja, und wollte dafür halt eine Online-Plattform benutzen. Ja. Und das war auch da. Und da habe ich dann zum allerersten Mal den Herrn Veit kennengelernt. In meinem laienhaften Versuch, das irgendwie zum Starten zu kriegen, habe ich ihn dann angesprochen und gesagt, ich kriege das hier nicht gestartet. Und dann hat der Herr Veit das übernommen und dann hat er das erste Live-Projekt gestartet. Was hast du da benutzt? Also was war das für eine Plattform? Das war einfach total scheiße. Das war erstmal grundsätzlich war es von Listen to My Radio nach, ich weiß gar nicht mehr wo man überhaupt nicht Herr des Servers war, auf ein anderes Netzwerk, was auch wirklich gut gelaufen ist. Das war okay, das Netzwerk lief gut. Aber da waren wir trotzdem nicht Herr des Hauses auf dem Netzwerk. Und deswegen habe ich gesagt, ich wäre schon gerne Herr im Haus des Livestreams. Der Easy wirft gerade ein, das war My Radio Stream. My Radio Stream, genau. My Radio Stream und Listen to My Radio, die beiden Höllen-Services. Aber wie, du wolltest nur ein Interview machen und hast dafür eine Streaming-Plattform gebraucht? Das verstehe ich jetzt auch noch nicht ganz. Ja, also ich wollte generell, wenn dann Podcasten, auch live Podcasten. Das war von vornherein der Anspruch. Sowohl mit der Datensuppe als auch mit dem Toddialog, den ich damals angepeilt hatte mit Alec Empire. Okay, und dafür war einfach mehr Software nötig. Dafür war mehr Software, mehr Slots und vor allem nicht nur mehr, sondern auch stabil. Also dass ich wirklich sagen kann, okay, es läuft, es funktioniert. Das war der Hauptanspruch daran. Nicht, es raucht mir hier weg, sobald irgendwie mehr als, 10 Leute reinkommen. Warum hast du dann nicht einfach gesagt, ja, du machst ja nur einen, was weiß ich, einen Icecast-Server zum Beispiel auf, nimmst einen Chat und haust die Dateien hinterher ins Internet? Also warum war jetzt es nötig, irgendwie eine extra Software zu benutzen? Das ist relativ einfach, weil erstens, ich habe davon gar keine Ahnung. Ja? Also gar nicht. Ich verstehe die Technik im Hintergrund auch nicht, aber ich muss sie Gott sei Dank auch nicht verstehen, weil genau an der Stelle kommt nämlich dann der Herr Veit ins Spiel, der die Technik im Hintergrund nicht nur stemmt, sondern auch halt maßgeblich betreut. Richtig. Mhm. Ja, also der Rio hatte damals nur den Gedanken, ich würde gern live streamen Und ich hatte damals eigentlich vom Livestream an sich eigentlich auch noch nicht so viel Ahnung, aber ich wusste, wenn du da ein Icecast 2 aufsetzt und dann geht das relativ einfach. Und dann habe ich dem gesagt, wollen wir doch ganz einfach machen, lass uns das doch mal so und so machen und dann haben wir das einfach mal getan. Und es hat funktioniert und es hat gut funktioniert. Richtig. Und dann ist das sukzessive, dann wollte der Herr Burns immer mehr und mehr. Und wir sind dann von der Standard, das ist ja so eine Webpage beim Icecast mit dabei, wo du dann deine Listener drauf schicken kannst, damit die dann einen Play-Button haben. Aber das sieht natürlich nicht so schön aus. Und wir sind dann relativ schnell auf ein Radio-CMS gewechselt, was am Anfang so für die ersten paar Wochen auch unseren Zwecken so gedient hat, bis wir dann auf die Software gewechselt sind, die wir heute noch benutzen. Also nur für die Visualisierung der Plattform an sich, weil im Hintergrund läuft natürlich immer noch ein Icecast. Was habt ihr da benutzt für eine Software? Also ganz am Anfang, was ist das für ein Radio-CMS? Das nennt sich W-P Radioportal von der Firma WP. CMS nennen die sich, glaube ich. Ich kann den Link auch mal nochmal in den Chat legen. Und dann sind wir umgestiegen auf ein WorldLab Burning Board in der Dreier-Lizenz zusammen mit einer Portallösung von WCF. Das ist eigentlich so ein Community-Ding für das klassische Forum mit Portalfunktion. Wir haben uns das für unsere Zwecke so angepasst, dass das für die Visualisierung, die wir brauchen, reicht. Und haben nur aus unserem alten CMS die Playerboxen übernommen und uns ein bisschen umgecodet. Wobei die Basis von diesem CMS, was ihr da jetzt benutzt, ja auch Open Source ist. Ne? Da gibt es ja dieses WordLab In der Community Lite-Version, Framework. genau. Und es gibt das Burning Board auch in der Lite-Version. Das kannst du dann kostenlos benutzen. Aber es gibt ein paar Funktionen, ja, gerade im Backend, die wir gerne haben wollten, plus den Software-Support, weil ich halt jetzt auch bei WorldLab bestimmte Features anfragen kann und wenn das für die eine Kleinigkeit ist, dann kann das auch schon mal sein, dass es ohne weitere Kosten dann umgesetzt wird. Okay. Das heißt also, ihr musstet dafür eine Lizenz kaufen. Wir haben die Oder? Lizenz überraschenderweise gespendet bekommen, als wir mit dem Gedanken gespielt haben, sie zu kaufen. Und zwar hat der Raiden vom RaidenGer.de Podcast, der ja auch bei uns live sendet, hat uns die gespendet. Okay. Und da wir die dann benutzen konnten, haben wir natürlich gesagt, hey, wir benutzen sowieso schon die Lite-Version. Die Pro-Version macht einen interessanten Eindruck und wenn wir die haben können, dann nehmen wir die natürlich. Und welche Features benutzt ihr da jetzt? Also Forum, eine Webseite darstellen. Also wir Was? benutzen das, also das Hauptbestandteil ist, oder das ist die wichtigste Funktion für uns ist eigentlich das Portal selbst. Wenn du auf radio.möbmöb.org gehst, hast du ja links diesen Sendeplan und auf der rechten Hauptseite immer die jeweiligen Podcasts, die am Tag laufen, ja, mit einer kleinen Beschreibung und den Links zu den Streams und zum RSS-Feed und zur Website des Casters selbst. Das ist eigentlich das, was für uns am wichtigsten war. Das Forum dann zu benutzen, kommt daher, ich musste das Forum sowieso installieren, damit das Portal in der Form läuft, wie wir es nutzen. Und das Forum ist von uns ein Versuch, die doch recht schnelllebige Podcast-Community an irgendeiner Stelle zu zentralisieren. Ich meine, das haben zwar schon andere auch versucht, wie zum Beispiel bei podcast.de. Aber das, also die meisten Plattformen sind eigentlich ja so tot, ja. Die Community trifft sich irgendwie auf Twitter, ja. Die meisten Sachen verbreiten sich über Twitter oder noch Facebook. Und ich komme aus einer Zeit, wo du halt viel, wenn du was wissen wolltest oder über irgendwas diskutieren wolltest, und das war halt nicht in einem Podcast oder in einem Skype-Gespräch, dann hast du das halt in einem Forum getan. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir versuchen, ob wir das Forum nicht in den Gang bekommen. Außerdem bietet uns so die Möglichkeit, jemandem, der bei uns podcastet, halt anzubieten, okay, du kannst bei uns ein Unterforum bekommen und kannst dann deinen Besuchern halt sagen, okay, ihr könnt da ins Forum gehen und könnt euch da an Diskussionen oder an Vorschlägen beteiligen. Wobei es ja relativ, oh, Entschuldigung, Ja, sag, mach ruhig weiter. Es ist ja relativ einfach, sich bei uns einzuloggen, da wir Twitter-Login, Facebook-Login, OpenID-Login anbieten und verarbeiten können. Das heißt, wenn du einen Twitter-Account hast, kannst du dich ohne weitere Registratur bei uns im Forum anmelden und das Forum nutzen. Mhm. Ja, funktioniert das Forum? Also wir hatten bei Radio Tux hatten wir auch mal eine Zeit lang ein Forum installiert und versucht so ein bisschen die Leute zu animieren und es hat nie richtig geklappt und ich komme jetzt noch eher so aus dieser IRC-Zeit, wo wir uns oft im IRC getroffen haben und da irgendwie unsere Sachen so abgekaspert. Mittlerweile hat sich das klar alles nach Twitter verlagert. Und Forum, ja... Ich sehe zwar den Sinn, aber ich weiß halt nicht, ob das bei Podcasts so richtig noch funktioniert. Wie sind da die Erfahrungen? Schleppend. Schleppend, okay. Aber wir halten an der Idee noch fest und versuchen das irgendwie in einer Form zu animieren. Weil es ist halt, klar, es kommt halt auf die aktiven Nutzer an und die Leute, die was schreiben. Und die meisten Podcaster bieten ja auch an, dass du ihnen Feedback auf ihrer Website hinterlässt. Es ist halt ein Versuch, Hörer von unterschiedlichen Podcasts auf irgendeine Art und Weise zusammenzuführen, so dass halt dass auch Kontakte entstehen, die vorher halt nicht entstanden sind. Ne? So wie, dass wir unseren eigenen IRC hier auf Proofs haben und die ganzen Channels und dass die Leute hier den ganzen Tag drin abgammeln und hier auch viel chatten. Das ist halt schon so der Community-Gedanke, den wir auch klar verfolgen. Okay, jetzt habt ihr auf jeden Fall diese eine Seite, die diesen ganzen Radioteil macht. Und dann habe ich gesehen, ihr habt aber für das Podcasting nochmal einen kompletten anderen Stack an Software darum liegen. Da benutzt ihr WordPress zum Beispiel. Also das ist so ein bisschen getrennt. Ihr habt, das sind im Endeffekt irgendwie so zwei größere Sachen. Einmal dieses Blog-Podcasting-Netzwerk und dann dieser Radioteil, oder? Genau, wir haben eine WordPress-Installation im Netzwerkmodus. Das heißt, wir können Blog-Hosting betreiben, so wie du das auch vielleicht von WordPress.com kennst. Das heißt, du kriegst bei uns eine Subdomain, deinname.mip.org. Das ist ein Blog, der mit verschiedenen Plugins rund um das Podcasting und Social Media Gedönse bestückt ist. Den installieren wir dir halt vor, der ist in wenigen Sekunden erstellt, helfen dir beim Einrichten und bringen das Ganze so weit, dass du eigentlich danach direkt deinen nächsten Podcast problemlos über den Blog veröffentlichen kannst. Also für Leute, die gar keine Ahnung von WordPress haben und sich auch nicht mit den Plugins auskennen und nicht wissen, wie das konfiguriert wird, weil es ist ja eine ganze Menge, die noch zum Podcasten drumherum gehört, ne? Die ganze, was benutze ich für eine Technik und was für eine Software und wie mache ich das mit dem Blog? Also das nehmen wir dir halt komplett ab, richten dir das ein, zeigen dir, wie das funktioniert und dann kannst du podcasten, ohne dich großartig um was anderes kümmern zu müssen. Und das hat bei uns so den internen Namen, das ist das Möbnet Blockwork, also unser Blog-Hosting. Mhm. Das ist so eine Multi-Instanz von WordPress, ne? Also die kann man genau. Sich auch, wenn man lustig ist, selber auf dem Server installieren, machen ja auch einige Podcaster, die so irgendwie 5, 6 Podcasts haben irgendwie, die machen das auch meistens damit. Jetzt braucht man natürlich, um zu podcasten, so ein paar extra Plugins. Ja, ohne geht's nicht. Also ein WordPress alleine kann ja nicht mit Podcasts umgehen. Ja. Was benutzt ihr da? Wir haben das PowerPress von Blueberry im Einsatz. Es gibt ja noch das Podpress. Mhm. Wir Handy. Ja. Ich meins. Okay. Meins auch nicht. Meins ist auch lautlos. Immer noch? Fragezeichen. So, jetzt ist weg. Meins nicht. Das ist dein iPhone, sagt jemand. Ja, das hört man am Düdlüt. Ja, also ich besitze ja zum Glück kein iPhone und ich habe auch nichts hier. Meine Handys liegen alle weit weg von mir. Wer weiß, vielleicht hier irgendwo aus dem Nachbargebäude oder sowas. Das ist etwas strange. Okay, ja, gut, also gut. Wir haben das, ja, das heißt Blueberry, weil die sich da die Vokale sparen, ich sage dazu immer gerne Blueberry. Das haben wir dem PowerPress oder dem Podpress vorgezogen, weil es kostenlos so einen Statistikservice noch mit unterstützt, der deine Klicks von verschiedenen Plattformen und Systemen trackt. Unter anderem auch, wie viele Leute kommen über iTunes, damit du als Caster halt ein bisschen besseres Gefühl dafür hast, wie viele Leute hören sich denn mein Zeug an. Also das haben wir. Und wir benutzen WordPress to Twitter, damit dann, wenn Artikel erstellt werden, er direkt über deinen Twitter-Account raushaut, dass was Neues da ist. Mhm. Und sonst noch Plugins, die ihr da so vorinstalliert? Flutter steckt schon mit drin, das Flutter-Plugin. Dann der WordPress Supercache, um das bisschen flotter zu halten, beziehungsweise um den Server auch zu entlasten. Ja, gerade wenn die RSS-Feeds die ganze Zeit abgerufen werden, stirbst du nämlich. Oder sowas. Ja. Lass mich überlegen. Ja, dann haben wir haben noch das von Trollfunk, die Bitlove-Badge mit drin. Und das war es eigentlich auch schon. Wobei, wenn jemand einen Wunsch hat für ein spezielles, also doch, wir haben noch ein paar Plugins. Ich gucke gerade mal nach, weil mir fällt gerade ein, wir haben ja noch diesen Super-Admin. Also es ist der Blog ist so ausgerichtet, eigentlich war der Gedanke, wenn Flutter, das Blueberry und das WordPress zu Twitter drinsteckt, hast du ja im Grunde alles, was du brauchst, um einen Podcast zu veröffentlichen, um dein Feedback zu bekommen und dass man dich flattern kann. Wenn jemand ein spezielles Plugin gerne haben möchte, ja, weil er sagt, ich brauche noch die und die Funktion und wir haben kein anderes Plugin schon fertig bei uns im Angebot, das das unterstützt, dann installieren wir auch gerne auch auf Wunsch Plugins nach. Also das ist kein Problem. Also selber kann man da nichts installieren. Nee, wie das müsst alles ihr machen. Ja, wie bei WordPress selbst. Also wie bei WordPress.com selbst. Du hast da leider nicht die Möglichkeit, eigene Plugins zu installieren. Aber dafür sorgen wir in der Regel auch, dass der Blog halt stabil läuft. Wobei, wenn du mich in Skype erwischst oder du schreibst mir, ich brauche das und das Plugin und ich lese das ein paar Minuten später in meinem Skype, ist das innerhalb von ein paar Minuten gegessen. Das hat dann aber jeder, ne? Oder? Kann man das pro das Subdomain? Hat jeder, aber das muss nicht jeder nutzen. Okay. Wenn ich jetzt sage, ich will da so einen Podcast bei euch machen, wie viel Speicherplatz habe ich denn dann? Also kann ich da bei euch alles drauf tun oder muss ich mir das für meinen eigenen Server besorgen oder wie geht das ab? Also jeder Blog kriegt 1 GB Speicherplatz zur Verfügung gestellt, plus du hast die Möglichkeit, deinen Podcast bei uns auf einen extra Server, unser sogenanntes Archiv, hochzuladen und dort zu hosten. Und wir betreiben das unter dem Fair-Use-Prinzip. Das heißt, wir haben erstmal keine Limits. Sollte jemand irgendwie aus dem Ruder reißen, weil er schon alleine uns terabyteweise den Traffic generieren würde, dann würden wir uns mit demjenigen halt hinsetzen und würden eine Lösung finden. Mhm. Ja, wenn jemand 2 GB für seinen Blog braucht, ja, dann ist das auch möglich. Mhm. Für dieses Archiv habe ich da FTP-Zugang oder was? Ja, du kriegst einen FTP-Zugang und hast einen eigenen Subfolder. Du kannst halt nur auf deinen eigenen Folder zugreifen, kannst deine Sachen dann per FTP hochladen und dann am besten oder dann in dein Blueberry einfügen unter deinen Artikelpost und dann war's das. Oder du kannst auch gerne per Direktlink die Files verteilen, wie du das willst. Wenn du einen eigenen Storage hast, den du verwenden willst, kannst du auch gerne den verwenden. Ja, also du musst nicht das Komplettpaket nehmen, du kannst dir eigentlich bei uns raussuchen, was du brauchst. Das klingt doch schon mal gut. Ja, das heißt, ich kann mich einfach bei euch melden, krieg dann so eine Subdomain und kann dann erstmal rumspielen. Und wenn ich dann Probleme habe, frage ich natürlich. Wie ist es denn jetzt nochmal beim Radio-Teil? Also wir haben schon vorhin gesagt, ihr benutzt Icecast, es ist ja Open Source, kann man einfach installieren. Habt ihr da mehrere Server? Sind die irgendwie miteinander verbunden oder wickelt ihr das alles über einen ab oder wie funktioniert der Teil? Für das Relaying haben wir insgesamt derzeit 6 Server. Wobei wir das Balancing im Moment deaktiviert haben. Wir können mit einem Server ungefähr 700 Leute versorgen an Listenern. Und wenn der Server an seine Maximumkapazität springt, dann schalten sich automatisch nach Bedarf Relays zu. Und wir können im Gesamten, wenn wir alles hinzu, also jeder von unserer Server ist so ausgelegt, dass er als Relay mitarbeiten kann. Und wir könnten in der Theorie so um die 5000 Hörer versorgen. Mhm. Man kann ja dann auch manuell nochmal Hörer von A nach B schieben, wenn man irgendwie merkt, das ist hier zu viel gerade auf einem Server. Genau. Da ist Icecast ja sehr gut vorbereitet für sowas. Ja, das heißt, das stellt ja alles den Leuten kostenlos zur Verfügung. Richtig. Das muss ja auch irgendwie ziemlich teuer sein, oder? Ja. Wir haben es doch, wir haben es doch. Ach so. Ja, das bezahlt alles der Herr Lotto gewonnen, ja. Das bezahlt der Herr Burns aus der Portokasse. Das hier, das Trinkgeldglas ist das. Okay, kann man sich da auch mal was holen bei euch? Oder? Ja klar, komm vorbei. Musst du einen Sack mitbringen. Mach ich gern. Das könnt was brauchen, so ist nicht. Nee, aber im Ernst jetzt, also es kostet bestimmt, keine Ahnung, wie viel 100 Euro gibt ihr da so aus im Monat? Also um die Grundfunktionen abzusichern, liegen wir so bei zwischen 300 bis 400 Euro pro Monat. Und kommen die wirklich aus der Portokasse oder wie funktioniert das? Die investieren wir derzeit, sagen wir mal so. Also die Kosten trage im Moment ich dafür. Und du kannst uns ja flattern oder spenden, Ucash, PaySafeCard, was auch immer. Also wer gerne dieses Thema oder die Plattform unterstützen möchte, der kann das tun. Ist aber kein Muss. Ich hab gesehen, da gibt es irgendwo so einen Spendenteil, aber es ist doch schon relativ versteckt. Also es ist dann nicht gleich so wie auf der Hauptseite irgendwie gleich hier Flatter-Button oder sowas, sondern doch, man muss sich zumindest einmal hinklicken. Ja, ich meine, ja, so 400 Euro im Monat, das muss man halt auch erstmal haben. Gibt es da irgendwelche Pläne, dass ihr das irgendwie, ich meine, wenn jetzt demnächst, was weiß ich, neue 100 Leute oder 100 Podcasts dazukommen, also das geht ja exponentiell nach oben so ein bisschen. Wir haben noch keinen echten Masterplan, aber wir arbeiten daran, Work in Progress. Sozusagen. Ja. Das Problem ist halt, wenn man aus all dem ein Produkt schüren könnte und könnte das einfach für den Betrag X anbieten, dann hätten wir das schon getan. Im Moment ist es halt so, dass wir uns da noch nicht so ganz einig sind, wie man das am besten vermarktet. Wobei ich halt auch, also wir sagen auch ganz klar, das Streaming an sich, ja, die Radio-Features werden auf jeden Fall immer kostenlos bleiben. Ja, das Hosting, so wie wir es derzeit betreiben, wird auch auf jeden Fall kostenlos bleiben. Also man bekommt die 100% immer umsonst, aber wir können drüber reden, wenn du 110% willst, dann musst du halt einen virtuellen High Five austeilen. Oder ein bisschen mehr, je nachdem. Ja. Ich meine, es gibt ja auch schon so Podcast-Hoster. Also zum Beispiel, du hast podcast.de vorhin erwähnt, da gibt es ja auch so ein Podhost oder sowas, Ableger, Podcast-Host oder irgend sowas. Ja, podcaster.de. Genau, podcaster.de. Dann gibt es oder gab es auch podhost.de. In Amerika gibt es noch zigtausend andere Hoster, die man so benutzen kann. Ja, also ich meine, da scheint ja irgendwie ein Geschäftsmodell zu sein. Ist halt bloß die Frage, ob man das machen will. Also bisher seid ihr ja einfach so eine offene Community. Wer kommt und fragt, hey, ich möchte da mitmachen, der macht einfach mit. Ich sehe bloß einfach, dass das irgendwann ja auch mal richtig ins Geld gehen könnte. Und deswegen, ja, muss man sich dann natürlich mal ein paar Überlegungen machen, wie ihr das so machen wollt. Es sei denn, es kommen irgendwie genug Spenden rein, dann kann man es natürlich auch jetzt irgendwie immer kostenlos anbieten. Ja, am schönsten wäre es natürlich, wenn sich das komplett durch die Spenden tragen würde. Aber wir sind ja auch noch sehr jung. Von daher, der Masterplan wird noch ausgearbeitet. Würde ich jetzt okay. Okay, dann warten wir mal noch ein bisschen ab, bis dieser Masterplan kommt oder bis ihr doch im Lotto gewinnt und einfach sagt, uns ist uns alles scheißegal. Wir rocken jetzt das Internet hier und machen ein zweites Google-Datenzentrum auf für Podcasts. Ja, ansonsten, wer reich ist, ja, und gerne was spenden möchte oder wer mir eine Million oder so, das ist gar kein Thema. Ja, ihr könnt mir Bescheid sagen. Du gibst dann dein Schweizer Nummernkonto auch her. Richtig. Ja. Da finden wir eine Lösung. Es können noch ein paar Aktienkoffer wandern, das ist kein Thema. Ist okay. Wenn man jetzt auf MapMap geht, da sieht man ja gleich, oder www.mapmap.org, also das ist eine, ist ja, ich bin gleich erstmal nur auf dem Podcast-Teil irgendwie gelandet, weil ich immer alles ohne www eingebe und habe gedacht, hä? Mit www ist dann diese Radioseite. Dann ja. Sieht man im Sendeplan auch irgendwie hier MIRP 1, MIRP 2, MIRP 3, MIRP 6. What does this mean? Das sind die einzelnen Channels. Ja, wir nennen, also wir derzeit ist, das funktioniert bei uns nach dem Prinzip, wir versuchen das Ganze so ein bisschen wie ein Radio aufzuziehen und den Sendeplan halt so aufzubauen, dass an einem Tag möglichst viel Programm läuft. Aber manchmal gibt es halt auch Leute, die gerne zu einer bestimmten Zeit unbedingt senden wollen oder müssen, weil es halt vielleicht nur einmal klappt, zu der Zeit sich zu treffen. Deshalb haben wir mehrere Kanäle aufgeschaltet, also die Kanäle 1 bis 6, wovon derzeit halt die vier genannten, also 1, 2, 3 und 6 in Verwendung sind. Der 6er ist halt ein bisschen extra, weil da sind, das ist das Göttinger Podcast. Der Göttinger Podcast Cluster, wie sie sich nennen. Also hier die Wikigeeks, die Anycaster, der Captain Starbucks, die senden halt alle jetzt schon auf dem 6er. Also der Göttinger Cluster versucht halt die Herrschaft zu übernehmen. Und bei dem Spaß. Zumindest über den einen. Genau. Teil. Und wir sind ja für jeden Spaß zu haben. Also haben wir die Jungs komplett alle da drauf geschoben. So, ihr wollt ihn ein bisschen separieren. Ja, die wollten das gerne, um die Weltherrschaft. Ich glaube, die wollen Berlin angreifen. Ja. Okay. Ja, das sind dann so, ja, das ist so Podcaster-Kram, da habe ich ja keine Ahnung von. Ich bin ja nur Technik. Ja, ich weiß nicht, ob man Berlin-Podcast so schnell schafft. Ansonsten, hier in Stuttgart gibt es ja auch ein paar Podcaster. Und München hat auch noch so ein paar und das war es dann irgendwie schon. Gefühlt zumindest. So. An Podcast-Städten. Ruhrgebiet. Was ist da? Möchte der Herr Burns etwas sagen? Nö, da ist nichts. Im Ruhrgebiet geht eigentlich gar nichts. Das ist mehr so. Nee. Ihr qualmt doch da alle nur. Ja. Wir machen. Eigentlich ist das Ruhrgebiet ja mehr so das gallische Dorf des Podcastings, würde ich einfach sagen. Genau. Ja, erklär uns das bitte lieber, Wright. Ja gut, ich meine, aus dem Ruhrpott, wenn wir jetzt mal so einmal hochrechnen und bis hoch zum Rhein eben gehen mit Düsseldorf, da weiß man ja nicht, ob die jetzt da Ruhrpott sind oder nicht, aber da ist schon einiges am Start, wenn ich das mal hochrechne. Ich meine, da kommen dann mal so eben, wenn wir noch das Münsterland mit ins Ruhrgebiet nehmen, da haben wir dann mal eben Hoaxilla als großen Podcast, der jetzt umgezogen ist, ja, mal eben nach Hamburg, okay. Dann haben wir den Herrn Bartoschek, der ja auch gerade eben noch live, ist er noch live eigentlich, der Herr Bartoschek mit dem Psychotalk? Die Psychotalks sind noch live, ja. Ja, dann sind die mal eben da alle ganz fluffig. Dann ist da noch mal eben der Sven Rudolf? Auf jeden Fall Rudloff. Der Rudloff, genau. Dann ist da eben noch mal der lustige Herr Jarkil und dann bin ich da noch mit bei. Dann ist noch die Arschkrampe mit dabei. Das ist schon einiges im Ruhrgebiet. Also an Masse ist es nicht, dass wir uns da verstecken müssen. Aber klasse auch? Klasse natürlich. Wir kombinieren ja Klasse mit Masse. Ich habe so lange geredet, sodass ich schon direkt heiser bin jetzt hier. Vom Zuhören bin ich schon heiser hier. Vom Zuhören heiser, das ist auch gut. Ja, was machst du denn für Podcasts? Jetzt im Moment oder generell vergangen? Fang mal mit dem, was du gerade machst, so an. Jetzt gerade mache ich ja, ich fange ja erst gerade wieder an. Es ist ja die Wiedergeburt. Genau, ich bin ja reinkarniert jetzt gerade. Und ich reinkarniere gerade. Und wiederbelebe dann auch. Wieso? Was hast du gemacht? Pause? Ja, ich hab eine künstlerische Pause, eine kreative Pause. Das geht dabei halt auch ums Chakra finden und so. Und das habe ich jetzt gefunden und jetzt geht's wieder los. Ja, ich habe es gefunden. Jetzt wird es wieder angegriffen und ja, es gibt dann bald wieder einiges, ne? So wie früher. Aber wenn du es jetzt gefunden hast, dann kannst du doch irgendwie einen Podcast über das Chakra finden machen und damit bestimmt Millionen Anhänger um dich scharen und bestimmt auch Millionen verdienen. Ja gut, zuerst habe ich jetzt das Projekt Waldpeitscher und dann gucken wir, wie es damit weitergeht. Also was machst du jetzt? Entschuldigung, ich wäre beinahe was Blödes rausgerutscht. Entschuldigung. Was machst du jetzt für Podcasts? Oder was hast du gemacht für welche? Also, jetzt, beleben jetzt erstmal, werden wir die Datensuppe wiederbeleben, dann werden wir den Kein-Porncast wiederbeleben, Me wird auch in die nächste Runde gehen, es wird weiter Toddialoge geben, Theatralia steht auch dann mal wieder mitten in der Runde. Es gibt ein sehr schönes neues Projekt, worüber ich aber noch nicht so ganz sprechen kann. Dann gibt es den Bullshit-Detektor mit dem Sebastian Bartoschek. Also es ist einiges in der Pipeline, was jetzt ausgerollt wird. Okay, das heißt, das finden wir dann alles auf Möb-Möb? Das wird alles auf Möb-Möb natürlich gesendet. Wobei ich aber überlegen war, machst du es auf Möb-Möb oder nicht? Aber ich habe mich dann doch für Möb-Möb entschieden. Wie jetzt? Wo wollt ihr sonst hin, ne? Ja, ich lasse euch zweimal das erst kurz ausdiskutieren und dann... Darf ich, Herr Veit, oder gibt es da irgendwelche... Ja, okay, also du warst zwar die letzten 3 Monate sehr unflätig, aber ich will mal nicht so sein. Es gibt ja auch noch Listen to my Radio. Ja. Ja, da kann ich dann auch ein bisschen abnörden. Alleine. Alleine. Ja, du kannst ja auch zum Xenim-Netzwerk rüberwechseln. Ja, könnt ihr machen, klar. Ich könnte mir auch so kleine spitze Holzstücke unter die Fußnägel treiben. Das könnte ich auch machen. Du könntest ja auch ein Nagel in die Backe hauen oder sonst was. Also. Ja, man braucht Wettbewerb, man braucht Competition. Und ich schätze Xenim sehr für das, was sie getan haben und für das, was sie auch tun. Dafür schätze ich die, gar keine Frage. Aber man braucht halt Competition in diesem Business, was gar kein Business ist, weil wir verdienen kein Geld damit, aber in diesem brotlosen Business brauchst du halt Competition. Und das ist auch gut so. Es ist gut, dass es ein Xenim gibt, es ist gut, dass es Coca-Cola gibt und es ist gut, dass es Pepsi gibt. Das ist alles okay. Hat doch nichts miteinander zu tun. Vor allem, ich kann auch damit leben, wenn Xenim die Nummer 2 ist. Damit kann ich leben. So. Damit haben wir auch kein Problem. Gut, also wir streamen ja immer über Xenim. Ja, die Frage ist, wie lange noch? Für immer. bei Xenim, wir stellen ja auch ein paar Server, also Icecast-Server da zur Verfügung. Und ich meine, da geht es jetzt nur tatsächlich ums Livestream, während ihr ja beides so ein bisschen vereint, ja? So Podcasts hosten und Livestream. Da ist ja nur der eine Teil gemacht und jeder muss sich selber immer noch übers Podcast veröffentlichen, selber kümmern. Aber was ich da gesehen habe, bei Xenim gibt es einen schönen Kalender. Habt ihr sowas auch? Ja, das ist jetzt derzeit in Arbeit und zwar soll es bei uns ja jetzt auch so werden, dass die Caster sich selbst eintragen können, ja, damit der Plan auch immer wirklich schön aktuell ist, weil das sonst im Moment halt von Leuten abhängt, die den Plan korrigieren. Ich hoffe, dass das in den nächsten 14 Tagen funktional online geht. Ich bin damit derzeit schon am Rumspielen. Und dann können sich unsere Podcaster ganz bequem über die Plattform oder per Termineinladung von einem Google-Konto aus selbst eintragen. Okay, und ich kann das dann in meinen Kalender wieder abonnieren irgendwie. Genau. Oder wenn viele Podcaster haben ja bereits jetzt schon diesen Google-Kalender im Einsatz. Und wenn die sowas haben, abonnieren wir den einfach und die räumen unserem Kalender ein, dass wir Änderungen an ihrem Kalender vornehmen dürfen, ne, falls es sowas gibt wie die auf einen anderen Channel verschieben oder so. Und wenn die dann einen Termin eintragen, wird das bei uns automatisch aktualisiert und steht dann immer zu jeder Zeit richtig, weil wir arbeiten da unter Hochdruck dran, damit wir unsere iPhone-App endlich launchen können. Da komme ich gleich nochmal drauf. Jetzt lass mal bei dem Vergleich noch so ein bisschen mit Xenim bleiben. Xenim nimmt auch zum Beispiel auf, so als Backup-Recording. Macht ihr das auch? Die Server machen das derzeit noch nicht. Wir haben da mal drüber nachgedacht. Wir bieten das an, also wenn du Bescheid sagst, ich bin mir nicht sicher, dass das hier alles 100% funktioniert. Gibt es irgendjemand, der mich mal backuppen kann, dann tun wir das. Prinzipiell ist es aber möglich, wobei es halt derzeit noch nicht implementiert. Weil mir hat das auch schon mal das Leben gerettet. Also ich mache mittlerweile schon 3 Backups, ja. Aber es kann auch manchmal sein, dass das erste und das zweite Backup schief geht und dann man tatsächlich so die Xenim-Aufnahme braucht. Das ist manchmal schon gut in der Hinterhand zu haben. Glaubt gar nicht, was in diesem Geschäft, was ja kein Geschäft ist, wie wir rausgearbeitet haben, alles schief gehen kann. Das haben wir erst gestern erlebt, als der Herr liebe Burns am Podcasten war. Ja, und Hinterband versagt hat. Ja, das stimmt. Wir sind da auf der Suche nach einer komfortablen Lösung. Ja, wenn ich, also dass so etwas wird auch bei uns kommen. Also wir sind da ganz offen und ehrlich. Natürlich gucken wir uns an, was Xenim kann und überlegen dann, wie können wir das besser machen. Wir können es gleich besser machen. Ja. Auch, ja. Das ist natürlich auch gleich mal eine Möglichkeit. Wir sind die Chinesen des Podcasts. Tauscht ihr euch da irgendwie aus? Habt ihr Kontakt mit Kato oder entwickelt ihr da einfach jetzt so mal nebenher oder wie ist das? Also zu Xenim direkt haben wir weniger Kontakt, zumindest ich. Ich auch ich nicht. Ich bin ab und zu mal in Kontakt mit den Jungs von Auphonic oder mit dem Astro von Bitlove, wobei das halt sich auch nur auf Mail beschränkt. Aber ich meine, es gibt ja auch viele, wir haben ja nun mal einen ganzen Haufen Podcasts, über 40 mittlerweile. Da kommen die Jungs und Mädels relativ schnell zu uns und sagen, ja, wir brauchen noch unbedingt das und das, weil guck mal, das kann Xenim auch. Ja, und dann so entwickelt sich das. Bist du da jetzt relativ alleine das entwickelt oder seid ihr da ein Team oder wie ist es? Ich bin das zu einem großen Teil alleine, aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die mich dabei unterstützen, die einzelne Aufgaben übernehmen oder Sachen für mich recherchieren oder nachgucken. Aber es gibt im Moment das administrative Team, was nur aus mir und dem lieben Herrn Jarkil besteht, der auch im Chat ist, der da meine rechte Hand ist. Und ansonsten gibt es ganz viele unzählige kleine Ameisen, die uns supporten und helfen in irgendeiner Art und Weise. Also wir sind dabei, noch sowas wie Verstärkung für das Admin-Team zu finden, weil wir ja auch ein relativ großes Aufgabengebiet haben. Das ist aber im Moment noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Warum aber darf ich eigentlich nicht das Admin-Team verstärken, Herr Veit? Rio, du knisterst. Aber total. Knister, knister, so. Das war genau, während ich fragen wollte, warum ich nicht das Admin-Team verstärken darf. Jetzt weiß ich, warum. Das hat einen guten Grund, mein lieber Herr Burns. Und du machst mir da zu viel kaputt. Ja, das stimmt. Entschuldigung. Ja, der Chat schreit schon, ja, ich muss noch erwähnen, natürlich unsere liebe Schattenredaktion. Absolut. Und unsere zwei Chefdesigner oder unsere drei Chefdesigner, also einmal den Rem, die Möb 424, die ganz viele von unseren Grafiken macht, so Banner und Kram. Und die liebe Scarlett, die auch ordentlich Shownotes schreibt. Ja, also das ist im Moment, das sind so die am regelmäßigsten feste Aufgaben übernehmen, kann man so sagen. Was meint ihr jetzt mit Schattenredaktion? Also einfach die Leute, die im Chat hängen oder jetzt die Gruppe an Leuten, die du gerade vorgestellt hast, oder ist es noch mehr? Ja, die Schattenredaktion ist im Prinzip jeder, der im Chat ist oder der uns in irgendeiner Art und Weise zuarbeitet. Mhm. Ja, und da gibt's halt, es gibt halt ganz viele Leute, die irgendwas machen und sagen, ja, aber da brauchst du keinem sagen, dass ich das war. Und deshalb bezeichnen wir diesen grauen Haufen als Schattenredaktion. Bei uns. Wenn ich jetzt Lust habe, irgendwie mitzumachen, programmieren, Systemadministration, keine Ahnung, melde ich mich einfach bei dir und sage, hey, hier, hab Lust. Oder wie? Ja, dann, wenn du mir Bescheid sagst, dann würde ich dich fragen, ja, was kannst du denn alles? Und nicht. Ich will lernen. Ja, das ist halt, also das geht, ja, wenn du sehr, sehr willig bist und bereit bist, uns deine Seele zu verkaufen, ja, dann bilden wir dich natürlich voll und ganz aus, ne, aber da gibt es dann aber auch keinen Weg zurück. Ne, das ist Einbahnstraße. Vielleicht noch einmal ganz, ganz, ganz grundsätzlich. Ich finde es super, wenn ich angeschrieben werde und man mir sagt, hier, so und so, da und da ist das und das Problem und hier und da und ich würde so gerne bei der Technik, das könnt ihr mir alle gerne schreiben. Ich kann damit nur nichts anfangen, weil ich verstehe es auch nicht. Ja, also ich muss es sowieso immer an den Herrn Veit weiterleiten. Der kürzeste und einfachste Weg ist, wenn ihr irgendwas Technisches machen wollt oder was Technisches bemerkt, schreibt bitte den Herrn Veit Alternativ, respektiv, wenn es euch zu langwierig ist, könnt ihr auch gerne mal den Herrn Jakel anschreiben. Nur bitte, bitte, bitte, schreibt mich nicht an, weil ich kann damit nichts anfangen. Ja? Ich vermute dann immer die schlimmsten Dinge und in Wirklichkeit ist es gar nichts. Also bitte nicht mich. Ja. Okay. Also wenn jemand helfen will, ja, dann kann er sich melden, einfach kurz sagen, was er kann und wir finden von unserer endlosen To-Do-Liste einen Punkt, den er in Eigenverantwortung abarbeiten kann. Absolut. Rio, was machst du so? Also wenn du jetzt nicht dich mit Technik beschäftigst, so im normalen Leben so irgendwie? Wenn ich mich nicht mit Technik beschäftige, im normalen Leben. Im normalen Leben bin ich, wie soll man es nennen? Ich bin Freelancer, ich bin ein bisschen Musiker, ich bin ein bisschen kreativ. Ja. Ein bisschen kreativ. Ein bisschen kreativ, ja. Also die, um das mal vielleicht so für die, weiß gar nicht, für die. Mit der Technik, wie gesagt, gar nichts, nada. Ich liefere manchmal so irrige Vorstellungen, was ich gerne hätte. Ja? Also ich bin dann so der User, der sagt, hör mal, ich hätte gerne hier so ein Real Life. Wie machen wir denn so ein Real Life, Herr Veit? So, dann höre ich mir eine halbe Stunde Shitstorm von dem Mann. Ja, das müssen wir so und so. Und dann frage ich halt dann und sage, können wir das auch so machen? Nein, das machen wir richtig. So, dann diskutieren wir das eine halbe Stunde aus. Dann funktioniert das auch. Und ja, also ich bin der die Wünsche einfach ranträgt aus meiner irrigen Forschung, was ich gerne hätte. Und der Herr Veit und der Jakel, die klöppeln das dann irgendwie zusammen. Ich verstehe das dann auch nicht, aber das ist egal, weil dann funktioniert es ja. Und ja, das war es eigentlich schon. Also das ist das, was ich tue. Ich formuliere einfach Wünsche, was ich mir vorstellen würde. Und dann klappt es komischerweise irgendwie. Ja. Du bist halt, der Burns macht mehr so Content, so Außenkommunikation und neuen Content ranschaffen. Und ich mache dann halt alles so, was Technik ist. Ich habe gesehen, ihr habt auch ein Ticketsystem irgendwie aufgesetzt, US-Ticket oder sowas. Ja. Auch da könnte ich mich, wenn ich jetzt irgendwo Fehler sehe oder sowas, irgendwie anmelden und das da posten oder genau. Wofür ist das gedacht? Du kannst verschiedene Requests über das Ticketsystem stellen. Das machen es halt einfach dafür, dadurch, dass es manche Tage relativ viele Anfragen gibt und dann auch mal irgendwann was vergessen geht, ist der beste Weg eben über das Ticketsystem einfach ein kurzes Ticket zu schreiben. Dann bekomme ich eine Mail und sehe, dass es neue Arbeit für mich gibt und dann wird das abgearbeitet. Ja, wobei, wir betreiben das halt so, also du kannst mir auch auf Twitter sagen, dass du ein Problem hast und sobald ich das lese, kümmere ich mich darum. Aber der beste Weg ist halt entweder im Forum oder über das Ticketsystem. Und warum habt ihr da jetzt OS-Ticket genommen? Also, kannte ich bisher nicht, habe ich zum ersten Mal gesehen. Ist auch Open-Source-Software. Was ich bisher immer so kenne, ist OTRS oder Request-Tracker. Ja. Warum jetzt OS-Ticket? Das war die anderen, also ich bin eigentlich ein großer Fan von Mantis, aber das war mir zu viel Aufwand, das an unsere relativ simplen Anforderungen anzupassen. Weil was ich eigentlich brauche, ist nur, dass der User ein grobes Themenfeld auswählen kann, wozu es gehört, seine Fehlerbeschreibung reinklöppelt und das abdrückt, ohne dass er noch großartig irgendwelche x-tausend anderen Felder ausfüllen muss mit Bedingungen, weil damit sind halt manche Leute einfach überfordert, ja, und wissen dann nicht, was sie da reinschreiben sollen und dann lassen sie das gleich und an OS-Ticket gefällt mir halt, dass es sehr, sehr einfach ist. Also auch einfach gehalten vom Aufbau. Das heißt, es lässt sich einfach installieren und die Leute können es auch einfach verwenden. Genau. Ja. Wie sind da die Erfahrungen? Wird das viel benutzt? Oder? Ja. Ja, okay. Das ist prima. Dann habe ich vorhin bei Schattenredaktion einfach, hätte ich gleich aufnehmen können. Ich habe gesehen, ihr habt auch ein Etherpad, wo man so reinschreiben kann. Und das kann dann auch jeder der Podcaster benutzen. Ne? Also jeder hat da auch so eine eigene Subdomain oder sowas. Ja, wir haben das so gemacht, dass wir von Haus aus jedem Podcaster ein Pad einrichten, was halt einfach pad.mögmög.org/9000/podcastname. Dann kommst du auf die Podcasts, die es halt bei uns gibt. Oder beziehungsweise auf das Pad des jeweiligen Podcasts. Im Grunde funktioniert das wie jedes andere Etherpad auch. Das heißt, wenn du das generell gerne benutzen möchtest, um da drauf irgendwas zu schreiben, kannst du das gerne tun. Es ist halt eigentlich so unser Haus-Etherpad, ne, damit wir uns einfach darauf 100% verlassen können. Ja, es ist ideal, gerade zum, zum Shownotes sammeln und sowas. Also wir schreiben auch immer unsere ganzen Sendungen da drin und dann kann man es gleich rüber kopieren in, ins, bei euch im WordPress oder in unser CMS und dann auf Veröffentlichen drücken. Das ist schon ganz spannend gemacht. Wir schreiben in Etherpad immer in Markdown und kopieren es dann rüber. Ist das bei euch auch so oder kann man das bei euch auch machen, wo ich jetzt gerade dabei war? Du meinst Marken setzen, so dass du auch immer einen Timestamp bekommst für das, was du schreibst? Nee, das sind Chapter Marks. Nee, ich meinte tatsächlich, wie man formatiert. Tatsächlich. Ja, die begrenzt. Das klassische Etherpad-Formatting ja. Ist halt möglich. Ja, das ist wahrscheinlich mit so ähnlich wie Markdown. So, also einfach, dass man ja Raute ja und sowas setzt. Ja, also diese klassischen Plugins sind drin, die können benutzt werden. Mhm. Ansonsten gilt auch hier, wenn es irgendwas gibt, was im normalen Etherpad drin ist, was jemand gern hat, dann schieben wir es halt nach. Also wir sind bei allen Sachen ziemlich flexibel. Ja, wenn irgendjemand unbedingt irgendwas ganz dringend braucht, das soll an uns nicht liegen. Wie kommuniziert ihr denn so im Hintergrund? Also klar, ich sehe jetzt hier gerade, wo ich im Chat bin, da funktioniert eine Menge, du hast schon ganz oft Skype erwähnt, Twitter. Habt ihr aber für interne Sachen nochmal irgendwie eine Mailingliste oder passiert das alles im Forum oder redet ihr einfach nicht miteinander oder wie ist das? Die Frage ist, wer mit wem? Immer hintenrum, oder? Immer hintenrum. Ja gut, wenn jetzt der Herr Veit und ich was zu klären haben, dann machen wir das ganz oldschool, auch wenn er es nicht mag. Ich rufe ihn dann einfach an. Ja, ach du Scheiße. Das nervt mich, oder? Extrem. Das ist so. Dann hat er so ein beschissenes Telefon, wo du kein Wort verstehst. Und dann muss ich mal sagen, sprich doch mal lauter jetzt! Ja, ansonsten halt Skype oder viel halt auch per Twitter. Ja. Also eine Mailingliste habt ihr nicht? Nein, derzeit nicht. Könnten wir aber einrichten. Wiki habt ihr auch nicht? Ein Wiki haben wir auch nicht. Ist bisher auch komischerweise noch nie gefragt worden. Das war jetzt das erste Mal. Ja, ich bin dafür bekannt, dass ich vieles zum ersten Mal mache. ich finde ein Wiki zum Dokumentieren halt gut, aber wenn ihr ein Forum habt, könnte man natürlich auch die Dokumentation im Forum machen. Also ich merke halt ganz oft, dass das so mal schnell so eine Wiki-Seite irgendwie runterzuschreiben, oder man kann es natürlich auch im Etherpad machen, wo ist ja im Endeffekt egal, aber dass man irgendwie so einen Anlaufpunkt hat für Dokumentation, ist immer gar nicht so schlecht. Wir benutzen bei uns zum Beispiel Track und das kann ja Ticket, ist ja Ticketsystem und Wiki und sowas in einem und arbeiten damit halt, tauschen alles aus. Funktioniert eigentlich auch sehr gut. Und wir sind ja dabei, das alles zu versuchen zu zentralisieren, so dass das möglichst alles an einer Stelle ist. Im Moment hat sich's halt einfach so mit Skype und Twitter und Telefon, was die interne Orga betrifft, eigentlich bisher am besten bewährt. Wobei Dokumentation ist halt bei uns auch so ein leidiges Thema. Ich bin gerade dabei, viele Sachen zu dokumentieren und das dann ins Forum zu packen, wobei ich leider sehr schreibvoll bin. Geht es nicht allen so? Ja, das hört man immer, ne? Ja, ich müsste da nochmal dokumentieren. Oder ich programmiere was Neues dazu. Oder ich mache was anderes. Ich müsste da nochmal dokumentieren. Morgen. Ja, genau. Ja, überall die gleichen Probleme. Du hast vorhin schon gesagt, ihr hostet irgendwie 40 Podcasts oder sowas. Wie viel Traffic geht denn da so bei euch drüber? Habt ihr da irgendwie Statistiken? Ja, ich könnte die jetzt direkt mal live abfragen, wenn du möchtest. Ja, mach doch mal, sag mal. Klick, klick, klick. Tipp, tipp, tipp. So, tippen wir mal hier und klicken mal hier. Mein Passwort ist übrigens Passwort 1234. Ah. Ne? Ach nicht 12456? Nein, das ist, das so weit kann ich noch nicht. Das ist abgelaufen. Nee, ich habe ja sonst immer Passwort benutzt, aber das war mir zu unsicher. Ja, klar. Könntest noch einen Unterstrich zwischen Passwort und 1234 machen. Warte, das schreibe ich mir auf. Sonderzeichen und so. Das habe ich mir notiert. Also wir nehmen jetzt einfach mal den ganzen Monat aus dem letzten Jahr. Da hatten wir auf dem Main Relay für Streaming 178 GB. Das geht eigentlich noch. Ja. Weil der letzte Monat war eigentlich auch, glaube ich, schwach. Ich gucke gerade mal im Mai. Ne, sind auch 178. Gucken wir nochmal in April. Also es sind immer so um die... 185 waren es im April. Also so fast 200 GB, was den Livestream betrifft. Ja, und archiv.mapmap, also die ganzen Podcasts. So, das müsste drauf. Ja nochmal wesentlich mehr sein. Das müsste ja dann schon in den Terabyte-Bereich gehen, oder? Es liegt, glaube ich, knapp drunter. Ich gucke gerade mal. Traffic. Es kommt halt immer darauf an, wie viel auch veröffentlicht wird. Und wieder hören Sie live, wie ein Admin versucht, sich in seinem Interface zurechtzufinden. Das sind so 400 bis 500 Gigabyte. Okay, das geht auch noch. Geht auch noch. Wobei das Archiv auch in der Form, so wie es jetzt läuft, ja auch noch relativ jung ist. Mhm. Okay, wir hatten vorhin zurückgestellt die iPhone-App. Gibt es iPhone, Android-Apps? Wie ist da der Stand? Die iPhone-App ist schon fertig, wartet nur noch darauf, dass wir mit dem Sendeplan nachkommen, damit wir die erste Beta veröffentlichen können. Die Android-Version ist auch fertig, wobei die, glaube ich, noch nicht gepublished wurde. Dann haben wir den lieben Herrn Fracker, der für Mac OS eine programmiert hat, und wir haben für Windows einen Player, wobei die gerade alle abgedatet werden und etwas komfortabler werden. Wir sind aber dahinter, für jedes Betriebssystem und für die Mobile-Geräte eine eigene App anzubieten. Und okay, für die Betriebssysteme finde ich jetzt nicht ganz so wichtig, aber gerade mobil ist es halt immer cool, wenn man dann schon so eine Community hat, dass man da auch mit einem Klick irgendwie draufkommt und jetzt sagt, hier 19 Uhr, zack, Klick, Start und so weiter und so fort. Ich kann gerade mal gucken, ob ich Screenshots habe. Die würde ich dann einfach mal schnell raustwittern. Also die iPhone-App ist eigentlich schon relativ lange fertig. Ich glaube, das darf ich gar nicht sagen, aber ich sage es einfach mal. Die wartet einfach nur darauf, dass der Sendeplan endlich in der Form ist, dass wir ihn ordentlich feeden können. Aber ich arbeite unter Hochdruck daran. Es funktioniert noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle, aber es wird. Und ich hoffe, das relativ zeitnah einführen zu können. Aber die kommt dann auch über den App Store, oder wie? Also, oder ist die schon drin? Oder? Die ist noch nicht drin. Die wird dann über den Entwickler, der wird sie über den App Store releasen. Okay. Ja. Dann, was habe ich hier noch so alles Schönes notiert? Jetzt Icecast Streaming, wenn ich loslege. Also wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gerantet oder was gestritten. Du benutzt irgendwie diesen Sam Broadcaster irgendwie Gedöns. Genau, von Spatial. Aber im Endeffekt ist es völlig egal, was ich benutze, oder? Ich muss einfach nur auf den Haupt-Icecast-Server connecten, wie ich das mache, ist völlig egal. Da kann genau. Ich also jeden Ices nehmen. Egal, ja. Ob ich jetzt Nicecast unter macOS nehme, Dark Ice unter Linux oder keine Ahnung, was es für Windows gibt. Richtig. Alles, was auf den Icecast streamen kann, kannst du verwenden. Also was du auf Client-Seite benutzt, ist mir im Prinzip letztendlich vollkommen egal. Jeder startet ein Windows. Ja, das ist meine Frau, die ihren Rechner anmacht. Windows. Komisch, wir haben hier einen total Windows-freien Haushalt. Ja, wir haben hier einen Haushalt mit eigener 2008-Domäne. Das könnte ich auch machen mit meinem Linux-Server. Ja, aber würde das nicht nützen, aber. Das ist natürlich möglich, aber ich sag mal so. Ab einer gewissen Benutzeranzahl ist dann auch mit Samba 4 nichts mehr zu wollen. Gut, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber stellt sich auch einfach nicht die Frage. Also, wie viele Leute seid ihr zu Hause in der Familie, dass ihr eine Windows-Domäne braucht? Jetzt mal ehrlich. Wir sind nur zwei, aber ich bin halt Windows-Admin und komme aus einem mittelständischen Unternehmen, wo halt zwischen 500 bis 5000 Menschen drin hängen und habe einfach einen anderen Standard. Und den muss ich auch daheim haben. Du willst... Gibst du, du willst bloß einfach deiner Frau ab und zu mal irgendwie ein Programm installieren oder ihr wieder verbieten, dass sie einen Rechner ausmacht oder verbieten, dass sie ihn anmachen kann, sich einloggen kann oder so. Ja, meine Frau hat natürlich auf ihrem Laptop keine Adminrechte, ja. Ja, natürlich. Weil der alle 20 Sekunden dann neu installiert werden müsste. Aber es gibt ja auch so Späße wie Connect Anywhere, ja, also dass du permanent mit deinem Heimnetzwerk über eine gesicherte Verbindung verbunden bist, sobald du online gehst, was halt so schöne Späße sind. Also ich bin eher so nicht der Windows Home User, sondern so das High-End Backend, ne, für einen professionellen Einsatz in einem Mittelstandsunternehmen, wo dann halt auch ein SharePoint und ein Dynamics und ein Exchange so was alles schön in der Es tut alles so weh. Ja, also unter einem Volume-License-Vertrag läuft sowieso gar nichts. So, alles so die kleinen Stiche, mein Herz tut schon weh. Okay. Übrigens neben meinem Serverschrank, um das mal zu erwähnen. Ja. Ich finde, jeder Mensch sollte einen Serverschrank haben. Ja, wenn nicht Windows drauf läuft, finde ich das auch. Also hier laufen auch Unix-Systeme drauf, ja, aber halt nur da, wo es angebracht ist. Können wir ganz kurz über den Mac sprechen? Nur so für mich jetzt, nur so ganz kurz. Also so sehr, wie mir das mittlerweile mit deinem Mac auf dem... Aber okay, warte, ich mute mich kurz. Jetzt kannst du. Ich finde... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, habe ich mir gedacht. Ja, okay. Also Mac funktioniert auch, wolltest du sagen. Ja, das funktioniert auch. Das ist so ein Mac ist wirklich ganz, ganz toll. Der hat nur eine ganz große Krux und die Krux ist einfach das Nicecast in meiner Auffassung das allerschlechteste und nahezu einzige Streaming-Programm ist, was man haben kann. Also ich finde, der Nicecast ist wirklich, der Name alleine passt schon nicht. Es ist nicht nice, damit to cast. Es ist einfach fürchterlich. Es ist das Allerschlimmste. Und leider Gottes fast das Einzige. Ja, es ist auch schon lange nicht mehr weiterentwickelt worden. Das ist so ein bisschen das Problem irgendwie. Ja, und für Ladio reicht einfach mein Japanisch nicht oder Chinesisch. Das reicht einfach nicht. Ja, das ist einfach nur, das ist einfach grottig. Mein lieber Wright, aber wir haben ja mittlerweile ein paar Leute, die auf Ladio, ne? Du könntest also mal mit denen sprechen, die könnten dir... Das sind Chinesen, die verstehe ich doch nicht. Die Ladio-Chinesen. Die können auch kein Japanisch. Ja, eben. Das ist ja noch schlimmer, dann übersetzen die mir aus dem Japanischen auf Chinesisch auf Deutsch. Nee, das geht nicht, das möchte ich nicht. Das würde wahrscheinlich zum Kauderwelsch führen, aber man könnte diese App ja mal irgendwie eindeutschen. Ich kenne die jetzt nicht, aber okay. Benutzt du Nicecast? Ich benutze nicht Nicecast, nee, aber ich, wenn ich auf dem Mac bin, würde ich sowieso eine Shell aufmachen und Dark Eyes oder irgend sowas nehmen. Geht ja da alles. Man muss bloß wissen, wie. Ist ja auch nur ein Unix, von daher kann man da auch alles machen, was unter Linux irgendwie geht. Ein vergewaltigtes, aber immer noch ein Unix, ja. Genau, das ist ja das Schöne. Okay. Also Mac, Linux, Windows tut alles. Wunderbar. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es anders wäre. Ist jetzt bei euch nicht so die Mac-Fraktion so groß, wenn sich hier der Reon immer so ein bisschen verteidigen muss? Nein. Ich glaube, das ist in der Überzahl, glaube ich sogar, das oder? Das ist in der Überzahl, ja. Aber trotzdem muss der Rio viel einstecken. Ja, weil er halt auch vom Mac keine Ahnung hat. Ich kriege das für alle ab. Ja? Für alle. für jeden einzelnen Mac OS X-User, den ich anschaffe, muss ich mir hier auch eine halbe Stunde Shitstorm anhören. Ja? Das ist immer fürchterlich. Ich frage ja auch schon immer per DM, sag mal, habt ihr einen Mac? Und dann kommt, ja, natürlich. Okay, ich schmeiß mich dann vor euch in die Bresche und kann mir das dann anhören. Ja. Hätte auch sagen können, dass du dann sagst, nee, dann müsst du jetzt erstmal nach Windows migrieren oder nach Linux. Ja, das soll ich jetzt mal sagen. Freundlich wie wir sind, passen wir uns da an. Ja, okay. Du nach außen, ich muss es ausbaden. Ja, also ich nur nach außen, intern ist das dann so, wir müssen reden, Rio. Ja, das müssen wir. Ja, per Telefon dann wieder. Ja, ausschließlich. Old, plain old Telefon. Ja. Aber ich habe gehört, es soll funktionieren. Ich weiß zwar auch nicht, wie man das macht so, aber soll wohl noch gehen. Das ist voll geil. Okay. Dein Telefon ist so scheiße, man versteht dich nie. Das liegt an deinem Telefon. Seitdem du das da irgendwie gehackt hast, um da drauf dann Podcasts zu streamen, ist es kaputt. Ja? Okay, nachdem wir geklärt haben, dass jeder irgendwie mit Linux, Mac, Windows da irgendwie drauf streamen kann, was muss ich denn überhaupt für Voraussetzungen erfüllen, um bei euch mitmachen, podcasten, streamen zu dürfen? Sage ich einfach, hallo, hier bin ich und morgen darf ich gleich anfangen? Oder gibt es da irgendwie Regeln, denen ich mich unterwerfen muss? Also solange du dich an geltendes deutsches Recht hältst und weißt, dass du podcasten möchtest und sprechen kannst, kannst du das. Also sagen wir, du hättest das super mega ausgearbeitete Konzept und wüsstest, ich will morgen unbedingt meinen Podcast machen und hättest nichts außer Skype, dann würden wir dich trotzdem live schicken können, indem dann irgendjemand von unseren unzähligen freundlichen Podcastern dich hostet. Okay, dann hätte ich zwar noch nichts Eigenes bei euch, aber... Du würdest schon mal live gehen, aber du könntest dann, also wenn du dich dann melden würdest und möchtest sagen, hier, das ist meine Idee, ich würde gerne podcasten, ich habe gar nichts, dann würdest du halt von uns den Blog bekommen. Wir würden uns mit dir unterhalten, was hast du für ein Betriebssystem, kennst du dich mit irgendwelcher Software aus? Wenn nicht, würden wir dir die gängigsten oder die wichtigsten Sachen zeigen und dies funktioniert und beim Einrichten via TeamViewer helfen. Also wir halten dir die Hand, bis du live bist, ja, und dein Podcast auf deinem Blog veröffentlicht werden kann. Selbst wenn du nichts hast außer der Idee. Ja, also das kriegst du von uns alles. Also im Grunde ist Podcasten noch nie so einfach gewesen. TM. Ja. Außer TM. Man hat fragwürdige Themen. Da muss ich nochmal einschränken, also nicht nur geltendes Recht, wenn es auch im Bereich des Legalen ist, aber mir zu esoterisch, verschwörungstheoretisch wird, da kann das dann auch passieren, dass wenn ein Podcast on air ist, dass ich dann den Wi-Fi zuspamme und sage, Alter, was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt hier? Weil da geht sofort, also das ertrage ich nicht und das tut mir auch körperlich weh und dann ist das einmal und nie wieder. Also das gibt's halt auch nicht. Auch wenn es geltendes Recht nicht verstößt, aber es gibt keinen Platz für Moonbats und auch keinen Platz keinen Platz für Esoteriker oder für Verschwörungstheoretiker oder für Nazis. Den Platz gibt's so einfach nicht. Auch wenn es geltendes Recht nicht berührt, aber das gibt es so grundsätzlich nicht. Na, Nazis würden das ja dann schon wieder berühren. Ja, nicht wirklich. Ich kann ja auch Mitglied der MPD sein und streamen das wollen. Kommt drauf an, was du da sagst dann. Ja, klar, natürlich. Aber grundsätzlich verstößt ja die NPD jetzt an sich als Partei. Ja, da ist der Verfassungsschutz ja nicht einig, da sind noch nicht alle Akten geschreddert, aber grundsätzlich verstoßen die ja nicht gegen geltendes Recht. Vordergründig. Mhm. Also wenn etwas zu hart wird, ja, oder so wie der Börns schon gesagt hat mit seinen ESO-Freunden, die er ja immer ganz besonders liebt, dann starten die Diskussionen und im Zweifelsfalle würden wir zur Sicherheit der Plattform abschalten, wobei ich da ein bisschen toleranter bin als der Börns. Also solange keiner den Holocaust online leugnet, dann wäre mir auch egal, ob so ein ESO spinne, auch wenn den Herr Börns das sicherlich sehr schmerzt, aber... Ja, das stimmt. Ja, also wir haben eine gewisse Grundmoral, auch wenn man das kaum glauben mag. Was muss ich denn beibringen, wenn ich was muss ich euch liefern, wenn ich jetzt mitmachen will? Ein Headset und eine akzeptable Audioqualität und Internet wäre auch nicht schlecht. Und Namen und eine Domain und oder was? Nee, das muss ja alles nicht. Also man kann ja auch ohne weiteres sagen, hier, ich habe keine Ahnung, Podcast starten. Ja, also wenn jetzt einer sagt, ich habe eine geile Idee, ich würde gerne, ich weiß nicht was machen, ja, über Gartenbau sprechen oder Landschaftsbau, aber ich habe noch keinen Namen, ich habe kein Logo, aber ich kann super reden, habe eine geile Qualität dahinter und ich möchte da gerne was drüber erzählen, ja, dann ist das kein Problem. Wenn alles scheiße ist, wenn ich keinen Namen habe, wenn ich keine Domain habe, wenn ich schlechtes Internet über GPS habe, ja, und ich habe ein Headset vom Aldi für 20 Euro, dann wird es haarig, ja. Dann wird's haarig. Wobei, wenn du brauchst auch keine eigene Domain. Du bekommst ja bei uns eine für deinen Blog eine Subdomain, wie zum Beispiel die gute Jule, ne? jul.möb.org oder wie der Psychotalk, der jetzt derzeit ja noch on air ist. Immer noch? Ja, die sind immer noch on air. Boah, leck mich fett. Deswegen haben wir so wenig Hörer. Kann man eigentlich sehen, wie viele Hörer wir haben hier? Ja, das kann man, aber da die GEMA ja so einen fiesen Generalverdacht äußert und wir uns noch nicht mit der GEMA einigen konnten, sind wir da noch in der Arbeit. Und dann gibt es auch wieder Public Statistics. Das heißt, ihr verhandelt gerade tatsächlich mit der GEMA, um da eventuell Zahlungen zu leisten, oder was? Wir versuchen, einen realistischen Weg zu finden. Wobei das ein Problem mit der GEMA ist. Denn ich habe das, glaube ich, mal getweetet irgendwann. Die wollen für 20 Stunden Stream 109 Euro haben an Gebühren. Und das aber auch nur, wenn ich weniger als 300 Euro einnehme. Und wir nehmen ja 0 Euro ein. Also sind schon die 109 Euro einfach total unrealistisch, weil wir in der Regel halt auch einfach keine Musik spielen. Ja, aber warum verhandelt ihr überhaupt mit denen oder die mit euch oder warum? Also ich meine, man kann ja auch einfach sagen, hier, es wird keine Musik, Punkt aus Ende. Einfach um die Möglichkeit zu bieten. Ja, ich meine, ich mag die GEMA auch nicht und ich bin auch kein Fan von der GEMA. Und ich habe auch gar keine Lust, denen irgendwie was zu geben, ja, weil das System der Abrechnung einfach nicht fair ist, in keinem Maße. Ja, die obersten 5% kriegen halt alles und der Rechts geht. Ja, irgendwie. So in der Art. Aber es ist halt leider ein notwendiges Übel, mit dem ich mich auseinandersetzen muss und mal sehen, was draus wird. Ja. Vielleicht kommen die uns ja auch realistisch entgegen, aber wenn die weiterhin so Anforderungen oder so Preise wie jetzt benennen, ja, dann ist es halt vollkommen unrealistisch. Also die GEMA ist, also ich glaube, mit dem Finanzamt kannst du mehr verhandeln als mit der GEMA. Ja, das wird wohl stimmen. Das ist wirklich so. Also da wirst du einfach keine Chance haben. Da beißt man auf Granit. Deswegen, also wenn wir Musik streamen, streamen wir immer nur Creative Commons Musik und dann haben wir einfach dieses Problem nicht. Doch, obwohl, hast du trotzdem. Ja, ja, trotzdem. Obwohl da eventuell trotzdem die GEMA kommt. Ne? Ja, richtig. Aber ja, dann muss also erst mal kommen. Wir streamen auch CC-Musik, ja. Wir haben ja sowas sogar wie ein Resident-DJ, der freitags hier seine eigenen Sets auflegt. Wir sagen halt auch, es darf nur CC-Musik gespielt werden. Es geht halt einfach darum, um dem Ganzen vorzubeugen, bis wir eine endgültige Lösung gefunden haben. Ja, wenn es halt so ist, dass es kein Vorkommen gibt mit denen und die sich auf nichts einlassen, dann werden wir halt sagen, okay, es wird keine Musik gespielt, die GEMA lizenziert ist. Ganz einfach, nur CC-Musik. Ja, und dann nehmen wir das so hin und dann soll die GEMA halt kommen, wenn sie was will. Solange wir uns die Möglichkeit aber noch offen halten wollen, sind halt Public Statistics im Moment erstmal deaktiviert. Du hast eine gute Rechtsschutzversicherung? Ja, extra abgeschlossen. Okay. Oh. Gut. Ja. Ist okay. Nee, habe ich nämlich auch extra gemacht für ja, solche Fälle. Ja, du weißt ja nie, wer da. Ja, verstehe ich total. Es gibt ja auch so Plattformen LautFM und sowas, die haben also für Radio Streaming oder Livestreaming, also ohne Podcast-Teil jetzt. Und die haben ja auch irgendwie da irgendwas mit der GEMA ausgemacht. Ich meine, vielleicht kann man auch mal bei denen anfragen, was die da so abdrücken, aber das wird wahrscheinlich schon wesentlich mehr sein. Weil ich glaube, die machen auch Werbung in den Streams dann. Also da versuchen die ihre Plattform irgendwie mit am Laufen zu halten. Das wollte ich jetzt auch mal demnächst ausprobieren, wie das bei denen funktioniert. Da gibt es ja so einige, also die zumindest diesen Radio-Streaming-Teil machen, gerade auch in Amerika ziemlich viele, die dann halt mit den Verwertungsgesellschaften da Verträge haben und da irgendwas abführen. Ja. Und dann ist natürlich immer noch die Hoffnung, dass in Deutschland irgendwann mal eine Verwertungsgesellschaft so für Creative Commons Musik oder sowas gegründet wird, weil dann fällt dieser Generalverdacht, den die GEMA zurzeit hat. Wie, du spielst Musik, die ist definitiv bei uns, es sei denn, du beweist das Gegenteil. Ich meine, andersrum kann ich das durchaus verstehen, ja. Wenn die GEMA kommt und sagt, nee, das Lied, was du gespielt hast, hier ist unsere Datenbank. Wie soll ich denn nachweisen, dass in ihrer Datenbank nicht dieses Lied steht? Also das ist irgendwie ein bisschen schizophren. Ist noch eine Ecke schizophrener eigentlich, weil selbst wenn ein Künstler bei der GEMA ist und uns Möb sagen würde, pass auf, ich bin zwar bei der GEMA, aber ich erlaube dir, meine Musik zu spielen. Der Künstler hat in dem Moment nichts mehr zu wollen, wenn er bei der GEMA ist. Und das sitzen wir aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Stücke spiele, wo ich halt weiß, dass derjenige bei der GEMA ist und ich habe definitiv die Erlaubnis, die zu spielen, dann sitzen wir das insoweit aus, weil ich mich da definitiv darauf verlasse, dass der Künstler dieses dann eben durchsetzen wird. Ich will jetzt dabei keine Namen nennen, aber ich glaube einfach, dass die GEMA sich klar machen muss, dass der Künstler alleine Urheber des Werks ist und auch darüber entscheidet, wann sein Werk wo wie gespielt wird. Darauf verlasse ich mich dann. Du bist Idealist. Ich glaube, bei den Menschen, die wir da kennen, können wir idealistisch sein, weil, Wer trägt das zur Not vor Gericht aus? Ich denke schon, dass das dann auch einen Präzedenzfall schaffen wird. Da gehe ich einfach von aus. Also da lasse ich es echt drauf ankommen. Das ist aber das Einzige, wo ich es drauf ankommen lasse. Ich würde jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, die Flippers spielen oder was. Ich weiß nicht, ob die in der GEMAS sind oder in der GEMAS vor allem. In der GEMAS sind, die sind nicht in der GEMAS, ey. GEMAS. Ich habe eigentlich mal an Gangsters gedacht, deswegen wahrscheinlich. Ja, Gangsters ist die GEMA schon so ein bisschen. Die Mafia. Ja, sind schon Mafia-Methoden, ja. Also ich meine, das Konzept von Verwertungsgesellschaften verstehe ich durchaus, finde ich auch gut, aber nicht in der Umsetzung, wie es die GEMA ist. Genau. Das ist einfach nicht richtig so. Ja, wir brauchen keine Verwertungsgesellschaft. Die brauchen wir nicht. Wofür brauchst du eine Verwertungsgesellschaft? Wofür? Also wo ist der effektive Mehrwert des Künstlers? Wenn man jetzt nicht so eine Kulturflatrate hat oder sowas, dann finde ich es durchaus okay, dass wenn ein Radio das spielt oder sonst was, dass sie irgendwie die Einnahmen dort umverteilen und dass der Künstler auch was kriegt. Ich glaube, dass mit Fair Use auf jeden Fall mehr zu machen wäre, aber ich glaube, das ist eine tief philosophische Angelegenheit dabei. Das glaube ich einfach. Also ich glaube, dass Fair Use auf jeden Fall besser funktioniert als der verwaltet meine Rechte für irgendwas, weil machen wir uns nichts vor. Durch das Spielen der Musik wird der Künstler im Radio bekannt. Auch nicht reich. Ja, er wird bekannt, aber nicht reich. Ja? Nee. Und, im Endeffekt verdienen die Künstler, oder sollten die Künstler natürlich verdienen, indem sie Gigs machen. Und, genau. Genau, absolut. Aber dann gibt es ja noch so seltsame Sachen. Also ich meine, um bei der GEMA auch genug Geld zu generieren, musst du ja dann auch irgendwie in jedem Bundesland mal gespielt haben oder in jeder Region und so ganz komische Sachen. Wenn du bei der GEMA bist, so eine kleine Band bist, so eine Dorfband und halt immer nur an der einen Stelle spielst, egal wie viele Leute du da versammelst, du wirst nie irgendwie Geld kriegen. Du zahlst immer nur drauf. Es ist dumm, als Künstler der GEMA beizutreten. Das ist dumm. Das ist wirklich es ist einfach dumm. Und viele erkennen das zu spät. So. Es sei denn, du bist schon reich und berühmt, dann kannst du das Geld auch noch mitnehmen. Ja, dann ist es immer noch dumm, weil dann. Aber dann ist es immer noch dumm, weil dann oute ich mich ja nach außen einfach mittlerweile als Arschloch. Das ist ja nun mal so. Also ja, da muss man einfach sagen, wenn ich jetzt der GEMA beitrete, bin ich eine unappetitliche Körperöffnung. Anders geht's gar nicht. Ja, stimmt schon. Ja, gut. Es ist halt ein schwieriges Thema, ne? Ja. Also. Ja. Wenn jetzt trotzdem jemand vorbeikommen würde und sagt, er will so ein 24-Stunden-Live-Radio machen mit euch, würde das gehen? Wenn derjenige sich selbst eine GEMA-Lizenz besorgt, dann würde das gehen. Oder also wenn er nur Creative Commons spielt, oder? Oder wenn er nur Creative Commons spielt. Beides wäre möglich. Aber theoretisch könnte ich jetzt sagen, ey, ich habe die super coole Idee, ich wollte schon immer mal so ein 24-Stunden Talk, Musik, Radio machen und würde es gerne bei euch machen und dann würde ich wahrscheinlich irgendwie einen eigenen Kanal kriegen oder sowas. Keine Ahnung, Möp 4, 5, 6, 5. Ja, und könnte da meinen tollen Livestream dann 24 Stunden machen. Lieber Ingo, für wann darf ich dich eintragen? Du, ich wollte schon ganz lange mal so irgendwie so ein 24-Stunden Musik Creative Commons Radio machen, aber ich habe einfach, der Tag hat einfach zu wenige Stunden. Ja. Aber also wenn du dich dann durchringst, dann sagst du einfach Bescheid, läuft. Gut. Ja, ich habe demnächst dann wahrscheinlich auch mal eine Gemeinschaftsproduktion beim Map mit dem Ikari und mit noch ein paar anderen Leuten. Mal gucken, wie das wird. Ja, mal gucken. Also ab September, wenn ich wieder ein bisschen mehr Luft habe. Geht es um Literatur? Literatur? Nee, keine Ahnung. Weil Ikari ist ja mehr so mein Literaturlexikon. Mein lebendes, sozusagen der Junge, ich habe vergessen, wie er heißt. Er fällt mir später ein. Ich fahre fort. Der Junge mit der Mundharmonika, nein. Nein, der Junge, wie heißt der denn hier dieser, ich nehme den Preis nicht an, wie heißt der denn? Reich Ranitzky, nee. Genau. Für mich ist das so der junge Reich Ranitzky mit einer sympathischeren Stimme. Okay. Ich muss mir die erste Folge von diesen Quasselstrippen noch anhören. Habe ich mir runtergeladen, habe ich es schon, habe versprochen, das höre ich mir an, bin aber auch nicht dazu gekommen. Absolut hörenswert. Ich habe 2 Zebra-Rollen verbraucht. Absolut hörenswert. Gut, gucken wir mal. Ja, da gibt es auf jeden Fall auch demnächst noch ein paar nette Projekte, die da starten werden. So, was, jetzt muss ich mal wieder hier auf meine Liste gucken, sonst quatschen wir uns mal noch. Nö, habe ich eigentlich soweit alles gefragt. Was ich noch spannend fand bei euch, war diese EM-Cast-Geschichte, auch wenn ich sie selber nicht gehört habe. Aber das war eine sehr interessante Geschichte, wo ich gedacht habe, okay, man setzt sich einfach mal hin und quatscht irgendwie neben einem Fußballspiel rum. Wie kam das so an, jetzt aus eurer Sicht? Sehr, sehr gut, würde ich sagen. Also es hat allen beteiligten Castern und Hörern sehr, sehr viel Spaß bereitet und manche Sendungen haben sich auch bis in die frühen Morgenstunden gezogen, weil die Leute gar nicht mehr aufgehen wollten. Mhm. Also es war ja am Anfang geplant, nur die Deutschlandspiele zu kommentieren. Das war dem Herrn Fracker seine Idee und dann habe ich gesagt, ja komm, lass uns doch alle Spiele machen. Und dann hat sich das auch so, wie bei alles bei uns, hat sich das so langsam entwickelt, bis dann das draus geworden ist, was es am Ende war. Okay. Naja, ich meine, wenn man das weiterspielen könnte, man ja dann tatsächlich mal irgendwann doch so ein 24-Stunden-Talk-Radio machen draus. Ja, also, das wäre das Ziel. Das ist das Ziel, habe ich mal gelesen. Masterplan. Achso. Ich habe gedacht Weltherrschaft oder so. Ja, aber erstmal das eine und wenn wir erstmal dann die Gehirnwäsche 24 Stunden senden können, dann hat auch Huxilla keine Chance mehr. Okay, also eure Mission ist jetzt quasi tatsächlich so viele Podcaster zusammenzukriegen und einen 24-Stunden-Talkradio zu machen. Das wäre schon unser Traum, ja. Ja, das wäre geil. Okay, klingt gut. Wäre ich dabei. 24 Stunden ist eh toll. Irgendwie. Und dann kaufen wir die dicke DAB Plus Lizenz und dann geht es richtig ab. Jetzt habe ich gespoilert. Wer macht dann noch UKW? Warum? Ja, DAB Plus. Das ist ja dann kein UKW mehr so richtig. Ja, naja, das ist digitales Digitalradio. Nee, das geht nicht. Digitalradio ist das. Ja, gut, du hast eine größere Reichweite als bei UKW. Aber ansonsten. Ja, du hast dann den Faktor der Zufälligkeit, weil die Barriere, um Podcasts zu hören, ist immer noch zu hoch. Man muss ganz klar sagen, die Podcast, ich will Podcast hören, Barriere ist einfach noch eine Ecke zu hoch, um viele Leute zu erreichen. Und ich lebe ja in der irrsinnigen Hoffnung, irgendwann will ich dieses Luxusgut, eigenes Radio im Auto, ich mache mein Autoradio an, DAB Plus und habe dann dementsprechend Möb. Das wäre wirklich so mein absoluter Traum und die absolute Idealvorstellung. Aber guck mal, in 5 Jahren hat jedes Auto GSM, UMTS, LTE eingebaut und wer braucht noch DAB? Aber ich möchte keinen UMTS-Standard. Ich springe von Zelle zu Zelle, das möchte ja nicht. Also ich möchte schon die... Du willst du Broadcast? Ja, ich will es wirklich als Broadcast. Ich will zu Hause mein Radio... Ich will nicht... es gibt Dinge, die braucht man nicht unbedingt übers Internet. Das braucht man nicht. Ich fände es schon cool, wenn ich so ein Radio im Garten einschalte und kann dann auf 6666 kann ich dann Möb hören. Das fände ich super. Ja, das wäre so wirklich mein Traum. Aber das kannst du auch mit deinem WLAN-Radio auch machen. Ja, aber... Ja, das versteht er bei uns auch nicht. Ja, das ist ja wieder der Punkt. Das will ich nicht. So geht das immer. Ja, aber das will ich nicht. Ja, aber bei uns, das ist doch praktikabel, das kann man doch so einsetzen. Nein, so will ich das aber nicht. Ja, das ist halt immer diese Diskussion, die sich da und... Und soll ich dir sagen, was da aus dir spricht? Das ist der Mac-Benutzer, ja? Der einfach nicht rallt, dass es bereits schon eine Lösung gibt, die funktioniert. Ja, natürlich, aber ich stelle mir vor, ich gehe joggen. Bis Apple das auch einbaut in sein Radio und sein... Genau. Es ist doch eingebaut, warte mal. Der iPod, ja, aber das ist das Internet, das will ich halt nicht. Ich möchte auch schon die Offline-Community erreichen. Also ich finde geil, wenn so ein Taxifahrer... Ja, so Mitte 50, irgendwie dann in sein Auto steigt und dann zufällig dabei hängen bleibt, wie wir gerade hier sprechen. Das wäre super gut. Aber das passiert halt sonst nicht, weil Online-Sender gibt es sehr, sehr, sehr, sehr viele und ich glaube, da geht es auch hin. Also ich behaupte das jetzt. Ich behaupte, dass wir irgendwann, das ist jetzt so meine Prognose für die Zukunft, irgendwann sind wir im Radio. Nee. Erstens ist das Zeug scheißteuer. Was wir hier im Internet machen, ist verhältnismäßig dafür, dass du zahlst nichts. Ja, für so eine DRB-Lizenz bist du erstens total tot und zweitens gibt es davon so wenige. Ja? Im Internet 1 Million Sender, 5 Millionen, egal. Und so ein paar Frequenzbänder, die irgendwie teuer erkauft werden, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ja, ich glaube schon. Ich bin der totale Optimist. Also eins ist ganz klar, wer seine Podcasts runterlädt, um sie im Auto über Klinke zu hören, der würde eventuell auch dann in seinem Auto normale Podcasts hören wollen. Vielleicht. Ohne, dass er mit der Klinke am Radio und den iPod laufen lässt, ja, oder das iPhone. Da gehen wir ja realistischer davon aus, dass dein Auto irgendwann einfach Internet haben wird und du nicht mehr von Zelle zu Zelle springst. Also das entweder das oder du steigst einfach nur ins Auto ein und der macht das gleich über Nearfield Communication, Bluetooth, Blagedöns, geht ja alles schon. Also da musst du doch keine Klinke und über AUX, da kannst du ja nichts auswählen bei dem Telefon. Hab ich erwähnt, dass ich nicht Technik bin? Ja, Rio, wir wissen, du bist immer noch 1933 und würdest gerne auf Ultrakurzwelle den Weltfunksender haben. Und jeder hat zu Hause den Burns-Empfänger. Immer oder wieder erwischt man mich. Empfänger. Ja, okay. Irgendwann merkt man es vielleicht nicht mehr. Okay, dann würde ich sagen, wenn ihr nicht noch irgendwas habt, was ihr gerne loswerden wollt, würde ich hier mal Klappe machen. War so... Nee, eine Sache habe ich noch. Was benutzt ihr so für Hardware? Also außer Mac und Windows jetzt so also auf dem. Achso. Ja. Also so. Achso, als. Oder? Ja, okay. Ja. Ja, so Audio-Hardware. Ich hätte das vielleicht näher spezifizieren sollen. Oh, da ist der Burns der Richtige, weil ich mache eigentlich alles über meinen Laptop mit dem Broadcaster. Ich habe auch sonst nichts anderes. Okay. Benutzt du das interne Mikrofon oder? Also doch, ich habe noch ich habe von Biodynamics ein MMX2 als Headset mit so einem kleinen USB-Sound-Card-Schnibbel und der steckt dann hier an einem extra Client, den ich zum Livestream benutze, auch auf Demos und so, ne, weil wir können ja auch mobil streamen. Also wie gesagt, wir können alles. Das wäre auch noch so ein Problem bei dem Radio, was dann über irgendeinen speziellen Funkgedöns abstrahlt. Da musst du erstmal da hinkommen. Habe ich erwähnt, dass immer auf mir rumgehackt wird, wenn es technisch wird? Ja. Das hast du, aber. Ja, Technik. Technik, auch hier Biodynamic MMX2, natürlich. Läuft über den Behringer Xynergy 802 in den Mac Mini rein und wenn das Studio hier fertig ist, dann gibt es auch noch einen Kompressor und die Hinterbandkontrolle macht gerade ganz, ganz lustig mein alter iPod und zwar so ein, was ist das, ich glaube ein G4 60 GB macht gerade die Hinterbandkontrolle. Das ist äußerst... ja, übrigens, wo Jackal das gerade sagt, das stimmt. Das Biodynamic MMX2 hat ein ganz, ganz großes Problem am Mac, beziehungsweise am... also erstmal über USB-Interface, total scheiße. Und am Mischpult fängt es irgendwann an zu knistern. Ich weiß nicht, warum. Ich denke, das ist ein Apple-Treiber. Das ist auch wieder so richtig Fail per Default. Ja. Das ist einfach... Also stellt der 48 Kilohertz oder sowas ein? Nee, ich habe alles... Nee. Ich glaube, das ist einfach der... Also ich vermute, dass irgendwas in der USB-Shell total braun ist und einfach nur noch nervt. Und einfach nur noch seit... Also ich sage ja, seitdem Steve tot ist, ja, ist es einfach vorbei. Das ist einfach... Das geht nicht. Ja, wechselt alle auf Linux. Ich sag's euch. Doch, es funktioniert genauso gut. Nein. Ich habe so lange in Linux laufen gehabt und dann waren die Zombie-Prozesse da und ich habe mich gefühlt wie im Kaufhaus. Das war fürchterlich. Das war einfach fürchterlich, wirklich. Das geht gar nicht. Das ist aber die Zombie-Apokalypse kommt doch. Ja, die war bei mir jedes Mal, wenn ich das Linux gestartet habe. Also, das war nicht schön. Besser ein funktionierendes Audio als Core-Audio, also ein kaputtes, sozusagen. Das überfordert den Burns auch schon. Das bevor es noch peinlicher wird. Okay. Ich hab doch gar kein Audio. Klappe zu, Affe tot, oder? Ich glaube schon, oder? Jo. Also, wenn ihr nichts habt. Ja, also meine Fragen sind ausgefragt. wenn ich noch was habe, melde ich mich da per Skype, Twitter, was weiß ich. Ticketsystem. Ticketsystem, genau. Kannst du alles. Du kannst uns kontaktieren Tag und Nacht. Wir halten dir die Hand. Super. Ja, dann, wenn ihr Lust habt, mit mal auszuprobieren, nervt die zweimal hier, macht einfach euren eigenen Podcast. Ist tatsächlich eine Möglichkeit, das sehr einfach zu machen, ohne sich jetzt großen Kopf zu machen. Ich bin jetzt immer noch kein WordPress-Fan. Das wäre jetzt nicht so meine erste Wahl, aber vielleicht findet sich ja da bei euch irgendwann nochmal was anderes. Aber ansonsten schöne, einfache Variante, um mal schnell loszulegen. Man muss die ja nur die zwei hier nur erwischen und mal sagen, ich will loslegen. Genau. Super Sache. Dann wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß mit dem Projekt, auf dass es wächst und gedeiht und irgendwann die Millionen reinkommt, dass das funktioniert. Im Chat sagt gerade einer Typo 3, oh Gottes Willen. Ist genauso schlimm. Drupal ist auch bei Podcasting nicht gerade so einfach. Also so richtig gibt es da irgendwas noch nicht. Nichts. Ich weiß nicht. Ja, ja, also ich meine, jeder entwickelt ja irgendwie so sein eigenes Zeug, aber das hilft auch nicht weiter. So, muss schon irgendwie was Großes, Richtiges sein. Weiß ich nicht. Da fehlt noch einiges. Ich meine, gerade durch Auphonic und so, es ist jetzt zumindest mal dieser Abarbeitungsprozess ein bisschen schneller geworden. Wenn es jetzt noch einen guten Publishing-Prozess gäbe, weiß nicht, WordPress tut schon irgendwie weh. Also wir benutzen bei Radetux jetzt Serendipity, also S9Y. Oh. Das ist, ja, es funktioniert. Und bei Binärgewitter ist es ein eigenes geklöppeltes Zeug, was auf GitHub aufsetzt und Octopress im Hintergrund benutzt. Das ist auch eine schöne Variante. Da muss man zumindest nur noch seinen Plaintext-File schreiben und dann funktioniert es. Wenn nicht irgendwas kaputt programmiert wurde, mal wieder. Was natürlich auch ab und zu vorkommt. Ja, von daher hoffen wir mal, dass da noch irgendwas kommt. Es wird auf jeden Fall bitter nötig, weil sonst bleiben diese Tech-Podcasts einfach irgendwie an oberster Front, die man jetzt immer so wieder sieht. Aber was ja auch eure Mission so ein bisschen ist, wir wollen ja auch Gartenbau-Podcasts und was weiß ich. Ja. Alles außer Esoterik. Wir haben ja schon Live-Backen gemacht, ne, mit Video-Unterstützung, wo meine Frau in der Küche gestanden hat und hat uns lecker Frühstück gemacht und ich habe mir es dann downgeloadet. Das ist ja großartig. Du hast das Frühstück downgeloadet? Ja, aus der Küche. Also ich konnte es ja mir aus der Küche downloaden ja, und dann live verköstigen, während die anderen nichts bekommen hat. Also die anderen, aber das ist ja... Du hast das ja digital irgendwie noch. Nee. Ja, wir arbeiten da an der Lösung, wie wir dieses Problem auch lösen können. Pfadfinderinnen nennt sich das Problem lösen. Wir schicken einfach Pfadfinderinnen dann rum zu unseren Hörern. Und die verkaufen Cookies? Die verkaufen dann die Cookies, das Gebackene, ja. Ja. Also ja, wenn ihr Pfadfinder seid, meldet euch. Vor allem Pfadfinderinnen, oder? Ja. Aber nur Pfadfinderinnen. Okay. Gut, ich glaube, wir hören hier auf, sonst wird es nur noch schlimmer. Genau. Ich glaub und auch. Schlimmer geht immer. Es ist auch sehr anstrengend für uns, über so lange Zeit so hohes Niveau zu halten. Absolut. Absolut. Okay, dann, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, gehabt euch wohl. Vielen Dank an Riot und Why We Fight, dass bitte. Ihr mir Rede und Antwort hier gestanden habt. Gerne. War interessant, das alles zu erfahren und ja, wie gesagt, viel Spaß weiterhin, viel Erfolg. Rock das Ding. Dankeschön. Rocken ist ein tolles Stichwort, danke. Ich spiele jetzt nochmal zum Schluss so, das schneiden wir dann auch raus, von Flugschädel Apfelkrautsalami. Ganz toll, ja. Mit Napfsülze und so. Okay. So. Fahr uns raus, Rio. Ich fahr uns raus. Das ist genug für heute. So. Ciao. Macht's gut. Okay, wir sind draußen. Super.